Hallo meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Heute ein bisschen kleineren Fenster. Ich habe nämlich was Besonderes gefunden, was ich euch gleich dort einblenden werde. Da bin ich der Meinung, dass jeder Mann, der sich mit unseren Männerthemen beschäftigt, das auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Kommen wir gleich zu. Ich wollte euch noch mal ein kurzes Update geben zu meinem Kaffeeverzicht. Ich habe ja letzte Woche Dienstag aufgehört mit Kaffee trinken um 9.15 Uhr. Heute früh war ich der Meinung, ich war ein bisschen extrem down. Das kam mir vor wie so ein kleiner Rückschlag. Auch wieder mit Kopfschmerzen und ich war ein bisschen matt. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Wetter liegt oder ob das noch dem Kaffeeentzug geschuldet ist. Das konnte ich nicht so richtig auseinanderhalten. Aber wollte ich euch mal auf dem Laufenden halten. Also jetzt ist wieder alles schön. Jetzt war ich im Gym, jetzt ist alles wieder gut durchgepustet. Jetzt fühle ich mich wieder richtig schön. Schön powerful quasi. Und aber heute Morgen, wie gesagt, war nicht so schön. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, das Thema ist heute ganz interessant. Wir wollen uns mal die Frage stellen, ich fange mal anders an. Viele junge Männer haben ja das Problem, habe ich gehört, dass wenn sie so in der Schulzeit sind oder wenn sie auch 18 sind oder 20 sind, dann sollen wohl 80% oder 90% der jungen Männer bei den Frauen kaum bis keine Chancen haben. Und das muss für diese Generation natürlich sehr deprimierend sein. Und wenn sie auch gleichzeitig zuschauen müssen, wie, ich sage jetzt mal, so ein 19-jähriges Küken mit meiner Generation dann entsprechend ins schöne Auto einsteigt und zu ihm nach Hause fährt, um eine schöne Runde Vollkontakt zu machen. das ist definitiv so. Ich wollte nur auch den jungen Männern mal zeigen, ganz egal, wie Alpha du bist oder wie Alpha du aussiehst, du bist niemals davor sicher, ein Simp zu sein oder beziehungsweise in ihre Falle zu tappen. Und deswegen sagt man ja im englischen Sprachgebrauch, falling in love. Falling, nicht rising in love, sondern falling in love. Also du verfällst in Liebe, du verfällst der irgendeiner schlechten Sache wie einer Sucht oder einer schlechten Angewohnheit, du verfällst etwas. Verfallen, also falling in love, der Liebe verfallen, das ist nichts Positives. Und ich blende jetzt mal ein, was ich euch heute zeigen möchte. So, es geht um diesen Influencer, Content Creator, Fitnessmodel, Personal Trainer, Businessman. Simon Panda oder Simeon Panda, wie man das genau ausspricht, weiß ich nicht. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier einen Mann mit augenscheinlich absoluter Alpha-Genetik. Ich kann euch ja mal hier, auch ganz wichtig, der Mann hat 6,6 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ich denke mal, sein eigenes Business von Supplements und solchen Dingen, die er halt vertreibt. Ihr könnt locker davon ausgehen, dass der Mann Millionär ist. Also finanzielle Sorgen wird der nicht haben. Das sei ihm auch gegönnt, gar keine Frage. Also absolute Alpha-Genetik der Mann. Diese Form werde ich wahrscheinlich nicht erreichen können. Sieht toll aus, würde man sagen. Das sieht nach Alpha aus. So, dieser Mann hat aber auch eine Frau, Freundin. Das ist dieses Schätzchen hier. Chanel Coco Brown. Was erstmal so nichts Schlimmes ist. Also nur hier, dass ihr ihn nochmal sehen könnt. So, der Mann kann unter den Frauen, wenn er das richtige Red Pill Mindset hat, kann der alle Frauen haben. Die Frage stellt sich nicht. So, aber hier trägt er sie auf seinem Rücken. Sie ist immer mit dabei, um so ein bisschen Attention mit rüberzunehmen. Sie ist auch Instagrammerin, sie ist also auch Influencerin. Und da gehen wir gleich mal rüber. Hier küsst er sie wieder auf die Stirn. Gut, so viel dazu. Also er ist offenkundig ein Alpha, er sieht sehr Alpha aus, er könnte also jede Frau haben. Er hat sich für Chanel Coco Brown entschieden. Sie ist auch Influencerin und hat also Content Creatorin, Gymshark, InnoSubs. Sie macht hier für diverse Firmen, dann ist sie wahrscheinlich Model und hat auch 622.000 Abonnenten. So, jetzt ist sie hier im Gange mit ihm und wird wahrscheinlich von ihm auch viel gezogen haben. Hier sind sie wieder, die beiden zum Beispiel. Hier gab es noch irgendwie so ein schönes, da legt er seine Hand so über sie rüber. Hier. Das sieht so aus. Ja, also für mich, mit meinem Blick sieht das so aus, als hätte sie die Kontrolle. Aber es wird noch schlimmer. Und das zeige ich euch jetzt auf dem nächsten Bild. Das hat sie gepostet am 14. Dezember 2019. Und das habe ich damals durch Zufall gesehen. Irgendwann im Januar, Februar habe ich das gesehen, habe ich das mal gescreenshottet auf mein Handy. Und ich dachte, das musste ich einfach screenshotten, weil das der Wahnsinn ist in dieser Kombination, was hier gerade gezeigt wird. Also, dieser Mann mit dieser Alpha-Genetik küsst diese Frau auf die Stirn. Okay, jetzt muss man erstmal verstehen, was sagt ein Stirnkuss? Ich habe das hier mal gegoogelt für euch. Stirnkuss Bedeutung. Ein Kuss auf die Stirn zeigt deutlich viel mehr Zuneigung, als einem vielleicht auf den ersten Schmatzer bewusst ist. Es ist der Ausdruck besonders tiefer Zuneigung. Durch einen Kuss auf die Stirn drückt der Partner Liebe und das Gefühl von Sicherheit aus. Okay, das heißt, dieser Mann, dieser attraktive Mann, sage ich jetzt mal, er ist ja augenscheinlich definitiv eine 9,5 oder 10, er gehört auf jeden Fall zur Oberliga der Männer, was seine Genetik anbelangt und seine physische Erscheinung. Und er ist also augenscheinlich, hat er nichts dagegen, diese Art von Bilder zu machen. Auf ihrem Kanal. Das heißt, er küsst sie auf die Stirn und signalisiert damit, dass er sie tief, besonders tiefe Zuneigung signalisiert er ihr damit und dass er sie liebt. Und jetzt möchte ich euch mal vorlesen, was Chanel Coco Brown in Kombination zu diesem Foto schreibt, wenn sie es postet. I want a guy to show me myself. I want him to love me so deeply, I'm not afraid to show him how ugly I can be. Als ich das erste Mal gelesen habe, ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Wahnsinn. Schockierend. Erschreckend. Einfach unglaublich. Was sagt uns das jetzt? Was sagt das jetzt dem jungen Mann? Du verpasst gar nichts, sage ich dir. Du verpasst gar nichts. Selbst dieser Mann, der wird Millionär sein, der hat die absolute Top-Genetik, die Top-Erscheinung, ist nicht davor gefeit, darauf reinzufallen. Das ist für mich Simping. Ihr werdet niemals von mir ein Foto sehen, wie ich eine Frau auf die Stirn küsse, während sie sowas schreibt. Also den Zahn würde ich ihr ziehen. Mir würden da noch andere Erläuterungen zu einfallen, was ich dann da, wie ich darauf reagieren würde, aber das könnt ihr euch sicherlich denken. Das ist mit mir nicht machbar, sowas. Das wäre auch mit mir, sowas wäre mit mir nie machbar gewesen. Und da frage ich mich, wie Bluepill ist dieser gute Mann? Der scheint ja definitiv mal ein Coaching von Coach Magic zu brauchen. Und deswegen kann ich jedem jungen Mann raten, erstmal sich nur auf sich zu fokussieren. Konzentriere dich auf deine Karriere, konzentriere dich auf deinen Sport, deinen Körper und deine Gesundheit. Stapel die Kohle und bau deine Muskeln auf. Kauf dir dein schönes Auto. Leb nur für dich, das ist alles, worum es geht. Die Frauen kommen als Beiwerk dann sowieso. Nur mach dir solche Dynamiken, in die du dann reingezogen werden kannst, bewusst. Dass die Frau dich dahingehend manipulieren will, dass du sie liebst. Um am Ende deine Seele zu fressen. Es ist nichts anderes. Weil dann wird sie, wenn du sie liebst und du dich in sie verliebt hast, wird sie eines Tages ihre hässliche Seite auspacken. Sie schreibt es hier. Sie schreibt genau, was sie möchte. Und sie scheint auf einem guten Weg zu sein. Und da rate ich euch, wie gesagt, euch dieser Systematik bewusst zu werden. Ich habe das auch immer erlebt, kann ich euch sagen. In dem Moment, wo ich die Frau nicht geliebt habe, habe ich alles von denen bekommen. Wirklich alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und in dem Moment, wo ich, wenn das bei mir passiert ist, wenn ich in Liebe gefallen bin, also ihr verfallen bin in Liebe, boah, wenn ich das schon sage, könnte ich gleich auf Toilette gehen zum Kotzen. Wenn mir, also beziehungsweise wenn ich ihr zugeneigter war, dann hat sie zurückgerudert und sie wurde immer gnadenloser, sie wurde immer hässlicher, genauso wie es hier steht. Ugly. Und genau das passiert. Das passiert. Sie lockt dich an und dann eines Tages schaltet sie um. Und wenn diesem Mann jetzt mal irgendwas widerfahren sollte, ein Sportunfall beim Kreuzheben, einmal richtig verhoben, wie heißt denn dieser andere Bodybuilder? Helft mir mal kurz. Ach nee, geht ja nicht. Ich werde von selber drauf kommen. Ronnie Coleman, der war ja auch Mr. Olympia und sowas. Hier, wie heißt dieser andere Wettbewerb? Ich weiß das gar nicht. Ich bin da gar nicht so fit mit diesen Bodybuilder-Wettbewerben, muss ich gestehen. Mr. Olympia war der, Ronnie Coleman. Und dann habe ich irgendwann mal Videos, also auch so ein Mann mit extremster Genetik, also wirklich krass, was der an Muskeln draufgepackt hat, also als wäre der von einem anderen Planeten quasi. Superman ist ein Scheiß dagegen gewesen im Vergleich zu dem Mann zu seiner Hochzeit. Jetzt ist es aber so, der hat so hart trainiert, dass sie dem überall Titanverstärkung und Stützen in die Wirbelsäule reinschrauben mussten. Und das ist also wirklich erschreckend, diesen Mann dann so humpeln zu sehen. Und in dem Fall ist natürlich dann auch die Frau weg. Oder beziehungsweise wird einen nicht mehr so respektieren wie vorher. Es heißt ja in guten wie in schlechten Zeiten im Falle einer Ehe, aber das ist ja sowieso Hokuspokus. Im Falle von schlechten Zeiten ist die Frau nach meiner Erfahrung nicht mehr da. Er kann das jetzt alles so ein bisschen genießen, wenn man so aussieht wie er, wenn man diesen Wohlstand erreicht hat und so weiter, lebt man halt eine schöne Illusion. Und deswegen kann ich wirklich nur den Rat geben an jeden jungen Mann, erstmal nur an sich selber zu arbeiten, sich all diese Themen, die die Manosphere hier präsentiert, bewusst zu machen, um, wie ich immer zu sagen pflege, nicht dieser Mann zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich jetzt hier gerade von Simon Panda sehe, was er da macht, wenn ich er wäre, wäre ich lieber wieder ich. Wirklich, da gehe ich lieber mit 50 Euro in der Tasche, ohne Auto, erhobenen Hauptes da die Straße entlang und habe nichts anderes auf dieser Welt, bevor ich das mache. Wie gesagt, macht euch das bewusst. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, das ist interessant. Ich denke, das sollte jeder mal gesehen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefällt, auch wenn es euch nicht gefällt. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal. Und bis morgen, Männer. Tschüss.